Siebenter Dialog, Seite 72, Machiavell. Es handelt sich heute weniger darum, die Menschen zu vergewaltigen, als sie zu entwaffnen. Weniger darum, ihre politischen Leidenschaften einzudämmen, als sie auszulöschen. Weniger darum, ihre Triebe zu bekämpfen, als sie zu betrügen. Weniger darum, ihre Ideen auszumerzen, als sie auf die falsche Spur zu lenken und sich ihrer zu bemächtigen.